Jahwe aber erwiderte Mose, ich will dich für den Pharao wie zu einem Gotte machen, dein Bruder Aaron aber soll dein Sprecher sein. Du sollst alles, was ich dir sage, weiter berichten, dein Bruder Aaron aber soll es dem Pharao vortragen, damit er die Israeliten aus seinem Lande wegziehen lässt. Ich aber will den Sinn des Pharao verhärten und will zahlreiche Zeichen und Wundertaten in Ägypten verrichten. Der Pharao jedoch wird euch kein Gehör geben, dann will ich Hand anlegen an die Ägypter und meine Heeresscharen, mein Volk, die Israeliten, unter großartigen Machtbeweisen aus Ägypten hinwegführen. Dann sollen die Ägypter erkennen, dass ich Jahwe bin, wenn ich die Ägypter meine Macht fühlen lasse und die Israeliten aus ihrer Mitte hinwegführe. Da taten Mose und Aaron, wie ihnen Jahwe befohlen hatte, also taten sie. Mose aber war 80 Jahre und Aaron 83 Jahre alt, als sie mit dem Pharao verhandelten. Hierauf sprach Jahwe zu Mose und Aaron also, wenn euch der Pharao auffordert, verrichtet ein Wunder. So sollst du Aaron gebieten, auf, wirf deinen Stab vor den Pharao hin, so wird er sich in eine große Schlange verwandeln. Da begaben sich Mose und Aaron zum Pharao hinein und taten so, wie Jahwe geboten hatte. Aaron warf seinen Stab vor dem Pharao und seinen Höflingen hin, da verwandelte er sich in eine große Schlange. Der Pharao aber ließ die Gelehrten und Zaubererkundigen rufen, da machten sie, die Zauberer von Ägypten, mittels ihrer Geheimkünste es ebenso. Ein jeder warf seinen Stab hin, da verwandelten sich diese in große Schlangen, jedoch der Stab Aarons verschlang ihre Stäbe. Aber der Sinn des Pharao blieb verhärtet, und er willfahrte ihnen nicht, wie Jahwe vorausgesagt hatte. Hierauf sprach Jahwe zu Mose, der Sinn des Pharao ist verstockt, er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Begib dich morgen früh zum Pharao und tritt ihm, wenn er hingeht ans Wasser, am Ufer des Nils entgegen mit dem Stabe, der sich in eine Schlange verwandelt hat, in der Hand, und sprich zu ihm, Jahwe, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt, um dich aufzufordern, lass mein Volk ziehen, damit sie mich in der Steppe verehren. Aber du hast bis jetzt nicht gehorcht. So spricht Jahwe, daran sollst du erkennen, dass ich Jahwe bin, ich werde mit dem Stabe, den ich in der Hand habe, ins Wasser des Nils schlagen, so soll es sich in Blut verwandeln. Die Fische aber, die im Nile sind, sollen umkommen, und der Nil soll stinken, so dass es die Ägypter ekeln wird, Wasser aus dem Nile zu trinken. Da sprach Jahwe zu Mose, befiehl Aaron, nimm deinen Stab und recke deine Hand aus über die Gewässer Ägyptens, über seine Bäche, Kanäle, Teiche und alle Behälter mit Wasser, es soll zu Blut werden, und Blut soll entstehen in ganz Ägypten, sowohl in hölzernen als in steinernen Gefäßen. Da taten Mose und Aaron so, wie ihnen Jahwe geboten hatte. Und er hob den Stab und schlug damit das Wasser im Nil vor den Augen des Pharao und seiner Höflinge, da verwandelte sich alles Wasser, das im Nil war, in Blut. Und die Fische im Nil kamen um und der Nil wurde stinkend, so dass die Ägypter kein Wasser aus dem Nile mehr trinken konnten. Da entstand Blut überall in Ägypten. Die Zauberer Ägyptens aber brachten mittels ihrer Geheimkünste dasselbe zustande. Da blieb der Sinn des Pharao verhärtet, und er willfahrte ihnen nicht, wie Jahwe vorausgesagt hatte. Da wandte sich der Pharao ab und begab sich nach Hause, ohne dass er selbst dies zu Herzen nahm. Die Ägypter aber gruben insgesamt in der Umgebung des Nils nach Wasser, um es zu trinken, denn sie konnten das Wasser des Nils nicht trinken. Und die Plage, welche Jahwe mit dem Nil eintreten ließ, währte 7 volle Tage. Hierauf befahl Jahwe Mose, begib dich zum Pharao und kündige ihm an, so spricht Jahwe, lass mein Volk ziehen, damit es mich verehre. Wenn du dich aber weigerst, es ziehen zu lassen, so werde ich über dein ganzes Land eine Froschplage bringen. Und im Nile soll's wimmeln von Fröschen, und sie sollen herauskommen und bis in deinen Palast und in dein Schlafgemach und auf dein Ruhelager dringen, sowie in die Wohnungen deiner Höflinge und deiner Untertanen, auch in deine Backöfen und deine Teigmulden, ja an dich selbst, deine Untertanen und alle deine Höflinge sollen die Frösche herankriechen.